Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jeremia, Kapitel 10, Vers 21. Die Hirten meines Volkes haben den Verstand verloren. Sie haben überhaupt nicht danach gefragt, was der Herr von ihnen will. Deshalb ist ihnen auch nichts mehr gelungen. Die ganze Herde ist ihnen davongelaufen. Gott segne dieses Wort. Falschheit. In diesem Bibeltext hier aus dem Buch Jeremia aus dem Alten Testament lernen wir mehr über Falschheit. Genauer gesagt über die Falschheit falscher Propheten. Und Jeremia warnt die Menschen davor, falschen Predigern zuzuhören. Ja? Und es ist schon wichtig zu verstehen, dass dieses zu seiner Zeit sehr, sehr stark war, dass viele falsche Prediger umhergingen. Und Jeremia versucht, die Menschen der Herzen zu erreichen. Und ja, das ist wichtig zu verstehen, dass wir eben auch heute manchmal ja auch falsche Prediger haben, Leute, die nicht Jesus Christus als Gott im Fleische predigen, sondern irgendetwas anderes. Und was wir hier lernen können, ist, dass wir Falschheit unterscheiden können, wir, die wir Jesus Christus folgen, durch unser tagtägliches Bibelstudium, dass wir aktiv in Gottes Wort sind und der Heilige Geist uns dann ins Herz spricht und wir unterscheiden können zwischen wahr und falsch, zwischen Schein, was Schein ist, Trug und Schein und der Wahrheit, dem ewigen Licht, nämlich unserem Herrn Jesus Christus. In ihm ist überhaupt keine Falschheit und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort aus dem Buch Jeremia und dass du uns hilfst, uns von Falschheit abzuwenden. Und wir beten, dass alle Menschen, die zu dir kommen, dass du ihnen hilfst, durch dein Wort sprichst, durch die Bibel und alles, was du uns gelehrt hast und gesagt hast und was du uns sagst in unserem tagtäglichen Bibelstudium, dass du uns hilfst, Wahrheit und Falschheit zu unterscheiden. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Geschenk und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.